deutlicheren Stunde wiedergesehen. Noch führt mich der Weg nicht gen Süden, zu deinen kristallklaren Bächen. Gondor, Gondor, vom Gebirg zum Küstenstrich, Westwind wehte, das Licht der Königsgärten glich hellem Regen, der einst auf den Silberbaum fiel. O weiße Türme, Flügelkrone, o Wind- und Wasserspiegel, o Gondor, Gondor, wird der Westwind wieder wehen? Werden Menschen den Silberbaum dort wiedersehen? »Gehen wir nun weiter«, sagte er, riss die Augen vom Süden los und blickte nach Westen und Norden in die Richtung des Weges, den er nun einschlagen musste. Der Hügelkamm, auf dem sie standen, fiel vor ihren Füßen steil ab. Etwas mehr als 20 Faden tiefer lag ein breiter, zerklüfteter Sockel, der jäh in einer glatten Felswand abstürzte, dem Ostwall von Rohan. Hier endeten die Emynwuil, und vor den Gefährten erstreckten sich, soweit der Blick reichte, die grünen Ebenen der Rohirrim. »Seht da«, rief Legolas und zeigte zum blassen Himmel hinauf, »da ist wieder der Adler. Sehr hoch fliegt er. Er scheint nun aus diesem Lande fort und heim gen Norden zu fliegen. Er ist sehr schnell, seht!« »Nicht mal meine Augen können ihn sehen, mein guter Legolas«, sagte Aragorn. »Er muss schon sehr hoch sein. Ich frage mich, was er wohl vorhat, wenn es derselbe Vogel ist, den ich gestern gesehen habe.« »Aber schaut, da, ich sehe etwas, das uns näher und dringender angeht. Dort auf der Ebene bewegt sich etwas.« »Vieles«, sagte Legolas, »ein großer Trupp zu Fuß. Doch mehr kann ich nicht sehen, auch nicht, welcher Art Volk es ist. Sie sind viele Wegstunden von hier, etwa 12, aber auf der flachen Ebene ist dies schwer zu schätzen. Trotzdem denke ich, dass wir nun keine Spuren mehr zu suchen brauchen, um den Weg zu finden«, sagte Gimli. »Sehen wir zu, dass wir so schnell wie möglich zu den Wiesen hinunterkommen.« »Ich bezweifle, dass du einen kürzeren Weg finden kannst, als ihn die Orks gegangen sind«, sagte Aragorn. Nun verfolgten sie die Feinde bei helllichtem Tag. Die Orks schienen es sehr eilig gehabt zu haben. Hin und wieder fanden die Verfolger Dinge, die sie unterwegs verloren oder weggeworfen hatten. Proviantbeutel, Rinden und Kanten von hartem Graubrot, einen zerrissenen schwarzen Mantel, einen schweren eisenbeschlagenen Stiefel, dessen Sohle auf den Steinen gebrochen war. Die Spur folgte dem Kamm des Steilhangs nach Norden bis zu einer tiefen Spalte, die ein von den Hügeln herabbrausender Bach ausgewaschen hatte. Durch die enge Schlucht führte ein holpriger Pfad, eine Art Treppe, steil in die Ebene hinab. Unten kamen sie, übergangslos, mitten ins Gras von Rohan. Wie ein grünes Meer brandete es an den Fuß der Emynwuil. Der Bach verschwand unter einer dicken Schicht von Kresse und Wasserpflanzen, und sie hörten ihn durch die grünen Tunnels die langen sanften Hänge hinabplätschern, den Sümpfen im noch weit entfernten Tal der Endwasser entgegen. Den Winter, der sich im Bergland noch hielt, schienen sie hinter sich gelassen zu haben. Die Luft war hier milder und wärmer und trug einen leisen Duft, wie wenn sich der Frühling schon regte und der Saft wieder in die Kräuter und Knospen stieg. Legolas schlürfte sie tief in sich hinein, wie einer, der einen lang erduldeten Wüstendurst stillt. »Ah, wie grün es hier riecht! Das tut gut, besser als lange zu schlafen. Und nun Laufschritt!« »Hier können leichte Füße schnell werden«, sagte Aragorn, »schneller wohl als eisengestiefelte Orks. Jetzt haben wir eine Chance, ihren Vorsprung zu verkürzen.« Trabten sie dahin, wie Hunde auf einer frischen Fährte, und ihre Augen leuchteten vor Jagdeifer. Fast genau nach Westen hatte die Horde der marschierenden Orks ihre breite, schmutzige Spur ausgestampft, und das liebliche Gras von Rohan war bei ihrem Durchzug zertrampelt und besudelt worden. Auf einmal schrie Aragorn überrascht auf und wandte sich seitwärts. »Bleibt stehen«, rief er, »folgt mir noch nicht.« Er rannte nach rechts vom Weg ab, denn er hatte Fußstapfen gesehen, die dort von den anderen wegführten, Abdrücke von kleinen, unbeschuhten Füßen. Diese aber führten nicht weit. Dann wurden sie von Orkstapfen durchkreuzt, die vor und hinter ihnen ebenfalls von der Hauptspur abzweigten und nach einer scharfen Kehre wieder zu ihr zurückliefen, wo sie sich im plattgetrampelten Gras verloren. An der entferntesten Stelle bückte sich Aragorn und hob etwas aus dem Gras auf. Dann kam er zurück. »Ja«, sagte er, »das sind ganz eindeutig Fußstapfen eines Hobbits. Pippins, glaube ich, er ist kleiner als der andere. Und seht mal, das hier.« Er hielt ein kleines, glitzerndes Ding in die Sonne, das aussah wie ein frisch aufgebrochenes Buchenblatt, schön und fremd in der baumlosen Ebene. »Die Spange von einem Elbenmantel«, riefen Gimli und Legolas zugleich. »Loriens Blätter fallen nicht umsonst«, sagte Aragorn, »und dieses wurde nicht zufällig verloren. Es wurde mit Bedacht fallen gelassen, als Zeichen für jemanden, der ihnen folgen könnte. Ich glaube, Pippin ist nur deshalb aus der Reihe weggerannt.« »Dann ist er jedenfalls noch am Leben«, sagte Gimli, »und sein Verstand ist ebenso rege wie seine Beine. Das ist ermutigend. Unsere Jagd ist nicht vergebens.« »Hoffen wir nur, dass er seine Verwegenheit nicht zu teuer bezahlen musste«, sagte Legolas. »Kommt weiter. Der Gedanke, dass diese munteren jungen Burschen nun wie Vieh vorangetrieben werden, liegt mir schwer auf dem Herzen.« Die Sonne stieg zur Mittagshöhe und wanderte dann langsam himmelabwärts. Dünne Wolken zogen von der See im fernen Süden herauf und wurden vom Wind weggeblasen. Die Sonne sank. Dunkelheit streckte von Osten her ihre langen Arme aus. Die drei Jäger liefen und liefen. Ein Tag war nun vergangen, seit Boromir gefallen war, und noch immer hatten die Orks einen großen Vorsprung. Auf der flachen Ebene waren sie weit außer Sicht. Als die Schatten der Nacht sich um sie schlossen, blieb Aragorn stehen. Nur zweimal hatten sie während des Tages eine kurze Rast eingelegt, und zwischen ihnen und dem Ostwall, wo sie am Morgen gestanden hatten, lagen nun 12 Wegstunden. »Nun stehen wir vor einer schwierigen Entscheidung«, sagte er. »Sollen wir die Nacht über ruhen oder weiterlaufen, solange der Wille und die Füße uns tragen?« »Wenn unsere Feinde nicht ebenfalls rasten, werden sie uns weit hinter sich lassen, wenn wir uns schlafen legen«, sagte Legolas. »Aber sicher müssen doch auch Orks mal eine Marschpause machen«, sagte Gimli. »Selten marschieren Orks bei Sonnenschein unter freiem Himmel, doch diese haben es getan«, sagte Legolas. »Sie werden gewiss nicht bei Nacht rasten.« »Aber bei Nacht können wir ihre Spur nicht verfolgen«, sagte Gimli. »Die Spur führt immer geradeaus und biegt, soweit mein Auge reicht, weder nach rechts noch nach links ab«, sagte Legolas. »Vielleicht könnte ich euch auf gut Glück im Dunkeln führen und die Richtung einhalten«, sagte Aragorn. »Doch wenn sie abbiegen oder wir die Spur verlieren, könnte es bei Tage dann lange dauern, bis wir sie wieder gefunden hätten.« »Und noch etwas«, sagte Gimli, »nur bei Tage können wir sehen, ob Spuren seitlich abzweigen. Sollte ein Gefangener entkommen oder weggeschleppt werden, zum Beispiel nach Osten zum großen Strom und nach Mordor, so laufen wir an den Zeichen vorüber und erfahren nie etwas davon.« »Stimmt«, sagte Aragorn, »doch wenn ich die Zeichen, an denen wir vorübergekommen sind, richtig deute, dann haben die Orks der Weißen Hand sich behauptet, und der ganze Trupp strebt nun nach Isengard. Dafür spricht auch ihre jetzige Marschrichtung.« »Dennoch wäre es voreilig, ihre Absichten allzu sicher zu sein«, sagte Gimli. »Und was, wenn einer entflieht? Im Dunkeln hätten wir die Spuren nicht bemerkt, die dich zu der Spange hinführten.« »Seitdem werden die Orks doppelt wachsam und die Gefangenen umso müder sein«, sagte Legolas. »Sie werden nicht mehr entkommen, wenn wir ihnen nicht dabei helfen. Wie das zu machen wäre, ist nicht abzusehen. Aber erst einmal müssen wir sie einholen.« »Aber selbst ich, ein weitgewanderter Zwerg und nicht der lahmste von Durins Volk, kann nicht ohne Pause bis nach Isengard laufen«, sagte Gimli. »Auch mir ist das Herz schwer. Und ich wollte, wir wären früher aufgebrochen. Aber nun brauche ich ein wenig Ruhe, damit ich nachher umso besser laufen kann. Und wenn wir schon ruhen müssen, dann ist die sichtlose Nacht die richtige Zeit dafür.« »Ich habe ja gesagt, dass es eine schwierige Entscheidung ist«, sagte Aragorn. »Wie können wir diesen Streit beenden?« »Du bist unser Führer«, sagte Gimli, »und ein geübter Orkjäger. Entscheide du.« »Mein Herz sagt mir, wir sollten weiterlaufen«, sagte Legolas. »Doch müssen wir zusammenbleiben. Ich beuge mich deinem Beschluss.« »Ihr überlasst die Wahl einem Unberufenen«, sagte Aragorn. Seit wir durch die Algonath gefahren sind, habe ich immer nur falsch entschieden.« Er schwieg und blickte eine ganze Weile nach Nordwesten in die dunkelnde Nacht hinaus. »Wir gehen nicht weiter während der Nacht«, sagte er endlich. »Die Gefahr, die Fährte zu verlieren oder Zeichen für ein Kommen und Gehen in andere Richtung zu übersehen, scheint mir die größere zu sein. Gäbe der Mond genug Licht, könnten wir es ausnützen, aber leider geht er früh unter und ist noch zu neu und blass.« »Und heute Nacht ist er auch noch verhangen«, brummte Gimli. »Hätte uns die hohe Frau nur auch so ein Licht mitgegeben, wie sie es Frodo geschickt hat.« »Wem sie es gegeben hat, der wird es nötiger brauchen«, sagte Aragorn. »Der Ausgang der Fahrt hängt nun ganz von ihm ab. Unsere Orkjagd ist nur ein kleines Geplänkel in den großen Kämpfen dieser Tage. Vielleicht ein von Anfang an aussichtsloses Unternehmen, das sich durch keine Entscheidung von mir vereiteln oder fördern lässt. Egal, ich habe nun entschieden. Also nutzen wir die Zeit so gut es geht.« Boden sinken und schlief sofort ein. Seit der Nacht bei Tol Brandir hatte er nicht mehr geschlafen. Bevor der Morgen graute, stand er wieder auf. Gimli schlief noch fest, aber Legolas war schon auf den Beinen und blickte nach Norden in die Dunkelheit, still und nachdenklich, wie ein junger Baum in einer windstillen Nacht. »Sie sind uns weit, weit voraus«, sagte er betrübt und wandte sich zu Aragorn um. »Mein Herz sagt mir, dass sie in dieser Nacht nicht gerastet haben. Nur ein Adler könnte sie noch einholen.« »Dennoch folgen wir ihnen weiter so gut wir können«, sagte Aragorn. Er bückte sich und weckte den Zwerg. »Komm, wir müssen gehen«, sagte er, »die Fährte wird kalt.« »Aber es ist noch dunkel«, sagte Gimli. »Selbst Legolas, und wenn er auf einem Hügel stünde, könnte sie nicht sehen, bevor nicht die Sonne am Himmel steht.« »Ich fürchte, ich kann sie überhaupt nicht mehr sehen. Ob vom Hügel oder von der Ebene, ob der Mond scheint oder die Sonne«, sagte Legolas. »Wo das Auge versagt, gibt uns vielleicht der Erdboden ein Zeichen«, sagte Aragorn. »Das Land muss stöhnen unter ihren verhassten Füßen.« Er streckte sich im Gras aus und drückte das Ohr an den Boden. Lange blieb er dort reglos liegen, solange, dass Gimli sich schon fragte, ob er ohnmächtig geworden oder wieder eingeschlafen sei. Der erste helle Schimmer zeigte sich am Himmel, und langsam breitete sich ein graues Licht aus. Endlich stand er wieder auf, und nun konnten die Freunde sein Gesicht sehen. Es war bleich und eingefallen, und er schaute ratlos drein. »Die Zeichen der Erde sind trüb und verworren«, sagte er. »Auf viele Meilen im Umkreis nichts, was darauf läuft. Schwach und von sehr weit sind die Tritte unserer Feinde zu hören, doch laut höre ich Pferdehufe. Jetzt fällt mir ein, dass ich sie schon im Schlaf hörte und von ihnen in meinen Träumen beunruhigt wurde. Pferde, die nach Westen galoppierten, aber nun entfernen sie sich von uns immer weiter nach Norden. Ich möchte wissen, was in diesem Land vorgeht.« »Kommt, laufen wir weiter«, sagte Legolas. So begann der dritte Tag ihrer Jagd. Während all der Stunden, die sie unter den Wolken und der launischen Sonne voraneilten, bald gehend, bald im Laufschritt, gönnten sie sich kaum eine Pause, als könnte keine Ermüdung das Feuer ersticken, das in ihnen brannte. Durch die weite Einsamkeit gingen sie, und ihre Elbenmäntel glichen sich dem Hintergrund der graugrünen Wiesen an. Und selbst am hellen Mittag wären sie kaum zu bemerken gewesen, es sei denn mit Elbenaugen, bevor man dicht vor ihnen stand. Oft dankten sie von Herzen der Herrin von Lorien für das Lembas, das sie ihnen mitgegeben hatte, denn daraus schöpften sie neue Kräfte, sogar wenn sie im Laufen davon aßen. Den ganzen Tag führte die Spur ihrer Feinde geradeaus nach Nordwesten, ohne jedes Zeichen einer Unterbrechung oder Abweichung. Als der Tag sich wieder dem Ende zuneigte, kamen sie zu langgezogenen, baumlosen Hügeln, in denen das Land allmählich zu einer Kette niedriger Buckel hin anstieg. Die Orkspur wurde undeutlicher, als sie in dieser Richtung nordwärts abbog, denn der Boden wurde nun härter und das Gras kürzer. Weit zur Linken wand sich die Entwasser, ein silberner Faden durch den grünen Grund. Nichts, das sich bewegte, war zu sehen. Oft wunderte sich Aragorn, dass sie keine Spur von Tieren oder Menschen fanden. Die Siedlungen der Rohirrim lagen zum größten Teil viele Wegstunden weiter südlich, unter den bewaldeten Ausläufern des Weißen Gebirges, das nun hinter Nebel und Wolken verborgen war. Doch früher hatten die Pferdeherren viele Herden und Gestüte in Ost-Emnet unterhalten, dieser östlichen Region ihres Landes, und selbst im Winter waren hier Hirten umhergezogen, die in Zeltlagern lebten. Doch nun war das Land leer, und eine Stille herrschte, die kein Zeichen von Frieden zu sein schien. Machten sie wieder Halt. 12 Wegstunden hatten sie nun auf den Ebenen von Rohan zurückgelegt. Und der Wall der Emin Muil verlor sich in den Schatten des Ostens. Der Neumond glomm am dunstigen Himmel, aber er spendete nur wenig Licht, und die Sterne waren verschleiert. »Jede Rast und jeden Aufenthalt unserer Jagd beklage ich nun«, sagte Legolas. »Die Orks vor uns sind gerannt, als wäre Sauron selbst mit der Peitsche hinter ihnen her. Ich fürchte, schon haben sie den Wald und die dunklen Hügel erreicht und treten jetzt eben in den Schutz der Bäume ein.« Gimli knirschte mit den Zähnen. »Das ist ein bitteres Ende unserer Hoffnung und allen Mühens«, sagte er. »Der Hoffnung vielleicht, des Mühens nicht«, sagte Aragorn. »Wir kehren hier nicht um. Dennoch, ich bin müde.« Er blickte den Weg zurück, den sie gekommen waren, nach Osten, in die heraufziehende Nacht. »Etwas Fremdes wirkt in diesem Land. Ich traue dieser Stille nicht. Ich traue nicht mal dem blassen Mond. Die Sterne sind matt, und ich fühle mich schlaff wie noch nie und wie sich kein Waldläufer fühlen darf, wenn er eine deutliche Spur zu verfolgen hat. Ein Wille ist hier am Werk, der die Schritte unserer Feinde beschleunigt und vor uns ein unsichtbares Hemmnis aufrichtet, eine Müdigkeit eher des Herzens als der Glieder.« »In der Tat«, sagte Legolas, »so weiß ich's, seit wir von den Emin Muil herabgestiegen sind, denn dieser Wille steht nicht hinter uns, sondern vor uns.« Er deutete über Rohan hinaus in den dunkelnden Westen unter der Mondsichel. »Saruman«, murmelte Aragorn, »aber uns soll er nicht zur Umkehr zwingen. Rasten müssen wir noch einmal, denn seht, auch der Mond verschwindet nun hinter den Wolken. Doch nach Norden führt unser Weg, zwischen den Höhen und den Sümpfen hindurch, wenn es wieder Tag wird.« Wie in der vorigen Nacht war Legolas als erster auf den Beinen, wenn er überhaupt geschlafen hatte. »Wacht auf«, rief er, »rot dämmert der Morgen. Seltsame Dinge erwarten uns am Waldrand. Ob gut oder böse, kann ich nicht sagen, aber wir werden gerufen. Wacht auf!« Die anderen fuhren hoch, und fast augenblicklich machten sie sich auf den Weg. Langsam kamen die Buckelhöhen näher, und eine Stunde vor Mittag kamen sie dort an. Grüne Hänge stiegen zu kahlen Kuppen an, die sich in einer Reihe nach Norden zogen. Am Fuß der Höhen war der Boden trocken und das Gras spärlich, aber ein langer und etwa 10 Meilen breiter Streifen Flachland lag zwischen ihnen und dem Fluss, den ein breiter Gürtel von Schilf und Binsenröhricht säumte. Genau westlich von dem südlichsten Hang fanden sie einen großen Kreis, in dem das Gras von vielen schweren Stiefeln zerstampft war. Von hier aus führte die Orkspur weiter, nun aber in nördlicher Richtung über trockenen Boden am Rand der Hügelkette entlang. Aragorn machte Halt und sah sich die Spuren genauer an. »Hier haben sie eine Weile gerastet«, sagte er. »Aber selbst die weiterführende Spur ist schon alt.« »Ich fürchte, dein Herz hat dir die Wahrheit gesagt, Legolas. 12 Stunden, schätze ich, ist es her, dass die Orks hier standen, wo wir jetzt stehen. Wenn sie ihr Tempo durchgehalten haben, müssten sie gestern Abend Fangorns Grenzen erreicht haben.« »Ich kann weder nach Norden noch nach Westen zu etwas anderes sehen als Gras und Nebel«, sagte Gimli. »Könnten wir den Wald sehen, wenn wir auf einen der Hügel stiegen?« »Bis dahin ist es noch weit«, sagte Aragorn. Wenn ich mich recht erinnere, ziehen sich diese Höhen etwas über 8 Wegstunden nach Norden, und nordwestlich von hier, bis zum Austritt der Entwasser aus dem Wald, liegt noch ein weites Stück Land, etwa 15 Wegstunden. »Also gehen wir weiter«, sagte Gimli. »Meine Beine sollen die Meilen vergessen.« »Sie täten es bereitwilliger, wenn mir das Herz nicht schwer wäre.« Die Sonne war schon im Sinken, als sie sich dem Ende des Höhenzugs näherten. Viele Stunden lang waren sie ohne Pause marschiert. Sie gingen nun langsam, und Gimli stapfte tief vornübergebeugt. Eisenhart sind die Zwerge bei der Arbeit wie auf dem Marsch, aber diese endlose Strapaze begann ihm zuzusetzen, umso mehr als alle Hoffnung geschwunden war. Aragorn, der finster schweigend hinter ihm ging, bückte sich ab und zu, um einen Abdruck oder ein Zeichen am Boden näher anzusehen. Nur Legolas schritt noch so leicht einher wie eh und je. Seine Füße schienen das Gras kaum zu belasten und hinterließen keine Spuren. Doch er fand alles, dessen er an Nahrung bedurfte, in dem elbischen Reisebrot, und was Menschen Schlaf nennen, hieß für ihn, dass er seinen Sinn in seltsamen Elbenträumen ruhen lassen konnte, während er zugleich offenen Auges durch die taghelle Welt lief. »Lasst uns auf diesen grünen Hügel steigen«, sagte er. Müde folgten sie ihm den langen Hang hinauf bis zum Gipfel. Es war ein glatter, rundlicher Hügel, oben kahl, der am Nordende des Höhenzugs für sich allein stand. Die Sonne ging unter, und die abendlichen Schatten fielen wie ein Vorhang. Sie waren allein, in einer grauen, gestaltlosen Welt ohne Maß oder Merkzeichen. Nur weit im Nordwesten verdichtete sich die Dunkelheit gegen das verlöschende Licht, die Nebelberge und der Wald zu ihren Füßen. »Nichts zu sehen, woran wir uns halten könnten«, sagte Gimli. »Also machen wir wieder Halt und bringen wir die Nacht herum. Es wird kalt.« »Der Wind bläst vom Schnee im Norden her«, sagte Aragorn. »Und ehe es morgen wird, kommt er von Osten«, sagte Legolas. »Aber schlaft nur, wenn ihr es denn nicht lassen könnt. Doch gebt nicht alle Hoffnung auf. Wer weiß, was morgen sein wird. Oft bringt der Sonnenaufgang Rat.« »Dreimal ist bei unserer Jagd schon die Sonne aufgegangen und hat nichts dergleichen gebracht«, sagte Gimli. In der Nacht wurde es noch kälter. Aragorn und Gimli schliefen unruhig, und immer wenn sie aufwachten, sahen sie Legolas neben sich stehen oder auf und ab gehen, leise in seiner Sprache vor sich hinsingend. Und während er sang, drangen die weißen Sterne durch das harte schwarze Gewölbe über ihnen. So verging die Nacht. Zusammen sahen sie zu, wie die Morgendämmerung langsam am Himmel heranwuchs, der nun blank und wolkenlos war. Endlich ging die Sonne auf, fahl und klar. Der Wind kam von Osten, und die Nebel waren davongeweht. Ringsum lagen öde Lande unter dem bitteren Licht. Vor sich, nach Osten zu, sahen sie das Wold von Rohan, ein windiges Hügelland, das sie vor vielen Tagen schon vom großen Strom aus gesehen hatten. Im Nordwesten stieg der dunkle Fangornwald an. Noch 10 Wegstunden waren es bis zu seinem schattigen Saum, und seine entlegeneren Hänge verschwammen in der blauen Ferne. Dahinter schimmerte, weit entrückt und wie auf einer grauen Wolke schwebend, der weiße Gipfel des hohen Methedras, des südlichsten der Nebelberge. Aus dem Wald kam ihnen die Entwasser entgegen, hier noch schmal und schnell fließend in einem tief eingegrabenen Flussbett. Die Orkspur führte von den Höhen zu ihr hin. Als Aragorn seine scharfen Augen die Spur entlang zum Fluss und dann den Fluss aufwärts zum Wald hinschweifen ließ, sah er in der grünen Ferne einen Schatten, einen dunklen Fleck, der sich schnell bewegte. Er warf sich zu Boden und horchte angespannt. Neben ihm aber stand Legolas, beschattete die weitsichtigen Elbenaugen mit seiner langen, zierlichen Hand, und was er nun sah, war kein Schatten und auch kein Fleck, sondern es waren die winzigen Gestalten von Reitern, vielen Reitern. Und das Blitzen der Morgensonne auf ihren Speerspitzen war wie das Blinken der allerfernsten, für sterbliche Augen nicht mehr sichtbaren Sterne. Weit hinter ihnen stiegen dünne, schwarze Rauchkringel auf. So still war es auf den weiten, leeren Wiesen, dass Gimli die Luft durchs Gras ziehen hörte. »Reiter«, rief Aragorn und sprang auf, »viele Reiter auf schnellen Pferden. Und sie kommen auf uns zu.« »Ja«, sagte Legolas, »ihre 105 sind es. Gelb ist ihr Haar, und hell funkeln ihre Speere Spitzen. Sehr groß ist ihr Anführer.« Aragorn grinste. »Scharf sind der Elbenaugen«, sagte er. »Ach was, wenig mehr als 5 Wegstunden entfernt sind die Reiter«, sagte Legolas. »Ob nun 5 Wegstunden oder eine«, sagte Gimli, »entkommen können wir ihnen in diesem kahlen Gelände nicht. Sollen wir sie hier erwarten oder unseres Weges gehen?« »Wir warten«, sagte Aragorn. »Ich bin müde, und unsere Jagd ist fehlgeschlagen. Oder wenigstens sind andere uns zuvorgekommen, denn diese Reiter verfolgen die Orkspur zurück. Sie könnten uns Auskünfte geben.« »Oder Speerstöße«, sagte Gimli. »3 leere Sättel sehe ich. Doch keine Hobbits«, sagte Legolas. »Ich sagte nicht, dass es gute Nachrichten sein werden«, sagte Aragorn. »Aber ob gut oder schlecht, wir erwarten sie hier.« Sie stiegen nun von der Hügelkuppe, wo sie gegen den blassen Himmel allzu gut sichtbar gewesen wären, langsam den Nordhang hinunter. Noch ein wenig über dem Fuß des Hügels hielten sie an, zogen die Mäntel dicht um den Leib und kauerten sich ins welke Gras. Der Wind war kalt und schneidend. Gimli war nicht wohl in seiner Haut. »Was weißt du denn über diese Reitersmänner, Aragorn?« sagte er. »Sollen wir hier sitzen bleiben und den plötzlichen Tod erwarten?« »Ich bin bei ihnen gewesen«, sagte Aragorn. »Sie sind stolz und eigensinnig, aber treuherzig und großmütig im Denken und Tun. Verwegene Burschen, aber nicht grausam. Gescheit, aber nicht gebildet. Bücher schreiben sie nicht, aber sie kennen viele Lieder in der Art, wie sie die Menschenkinder vor den dunklen Jahren sangen. Doch weiß ich nicht, was hier in letzter Zeit geschehen ist, und wie die Rohirrim nun zu den Verräter Saruman und zu der Gefahr aus Mordor stehen. Mit den Menschen von Gondor sind sie lange gut Freund gewesen, obwohl sie nicht mit ihnen verwandt sind. In verschollenen Jahren, vor langer Zeit, hat Eol der Junge sie aus dem Norden hierher geführt. Und näher verwandt sind sie dort mit den Bardingern von Tal und den Beorningern aus dem Walde, wo man noch viele große, hellhäutige Menschen sehen kann, wie es die Reiter von Rohan sind. Wenigstens werden sie keine Freunde der Orks sein. »Aber Gandalf sprach von einem Gerücht, dass sie Mordor Tribut leisten«, sagte Gimli. »Das glaube ich ebenso wenig, wie Boromir es glaubte«, antwortete Aragorn. »Die Wahrheit sollt ihr bald erfahren«, sagte Legolas. »Sie nahen schon.« Schließlich hörte sogar Gimli das Hufgetrappel. Der Spur folgend hatten die Reiter den Fluss hinter sich gelassen und näherten sich den Hügeln. Sie ritten einen scharfen Galopp. Nun schallten die Rufe klarer, kräftiger Stimmen über die Wiesen. Donnernd kamen sie heran, und der Vorderste schwenkte um den Fuß des Hügels herum, offenbar um seine Schar am Westrand der Höhen entlang nach Süden zu führen. Hinter ihm kam eine lange Reihe Männer in schimmernder Rüstung, schrecklich und schön anzusehen. Ihre Pferde waren von hohem Wuchs, stark und feingliedrig. Die grauen Felle glänzten, die langen Schweife wehten im Wind, und die Mähnen auf den stolzen Hälsen waren geflochten. Die Reiter schienen den Tieren ähnlich zu sein, ihrerseits groß und langbeinig, mit flachsblondem Haar, das unter den leichten Helmen hervorquoll und in langen Zöpfen hinter ihnen herflog, und mit strengen, kantigen Gesichtern. In den Händen hielten sie lange Eschenspeere, auf dem Rücken hingen bemalte Schilde, am Gürtel lange Schwerter, und die blitzblanken Kettenhemden reichten ihnen bis zu den Knien. Immer zu zweit nebeneinander galoppierten sie vorüber, und obwohl ab und zu einer sich im Steigbügel aufrichtete, um einen Blick voraus oder zu den Seiten zu werfen, schienen sie die drei Fremden nicht zu bemerken, die still im Grase saßen und sie beobachteten. Der ganze Trupp war fast schon vorüber, als plötzlich Aragorn aufstand und sie mit lauter Stimme anrief: »Was gibt es Neues aus dem Norden, ihr Reiter von Rohan?« Die Reiter ihre Pferde herum und kamen in geordneten Reihen zurückgebraust. Gleich darauf sahen sich die drei Gefährten von den Reitern umkreist, die den Hang hinauf und wieder hinunter immer um sie herumritten und den Kreis stetig enger zogen. Aragorn stand schweigend in der Mitte, während die beiden anderen reglos sitzen blieben und sich fragten, wie das Ganze wohl ausgehen werde. Ohne dass ein Kommando zu hören war, hielten die Reiter mit einem Mal an, ein Wall von Speeren starrte den Fremden entgegen. Und mancher der Reiter hatte den Bogen in der Hand und den Pfeil schon aufgelegt. Dann kam einer vorgeritten, ein Recke, größer als alle anderen. Als Helmbusch wippte ein weißer Pferdeschweif hinter ihm drein. Er ritt heran, bis die Spitze seines Speeres nur noch einen Fuß vor Aragorns Brust war. Aragorn rührte sich nicht. »Wer seid ihr? Und was treibt ihr in diesem Lande?« sagte der Reiter in der gemeinsamen Sprache des Westens. Aussprache und Redeweise waren ganz wie bei Boromir und den Menschen aus Gondor. »Man nennt mich Streicher«, sagte Aragorn. »Ich komme aus dem Norden. Ich jage Orks.« Der Reiter sprang vom Pferd. Er drückte seinen Speer einem anderen in die Hand, der neben ihm abgesessen war, zog sein Schwert und trat Aragorn gegenüber. Er musterte ihn von oben bis unten, nicht ohne Anzeichen.